haben, Rhesus positiv, Rhesus negativ, aus früheren Völkervermischungen entstanden. Die Chinesen haben das Problem nicht. Wenn die sich jetzt mit Weißen mischen, kriegen sie das Rhesofaktor-Problem, was wir hatten, was früher zu Totgeburten hat, heute zu beherrschen ist durch medizinische Maßnahmen, aber kriegen sie bei sich rein. Die Thai-Sachsche Krankheit ist ebenfalls eine Krankheit, die wir also hereinbekommen durch Wanderung. Wir haben das Sichelzellengen in dem Bereich, wo die Malaria verbreitet ist, das ist der Mittelmeergebiet und das ist also Afrika. Das ist da nützlich, weil diejenigen, die das Heterozygot haben, das Sichelzellengen, besser mit der Malaria fertig werden. Bei uns, wo es keine Malaria gibt, ist das kein Problem. Wir haben nur die negativen Folgen dieser Sichelzellenanämie. Und das bedeutet, dass wir uns durch diese Vermischung einen Haufen Krankheiten erst hereinholen, die wir bei uns überhaupt nicht hätten. Das heißt, dieses Inzuchtargument können wir restlos vergessen. Wir müssen einfach von der Idee ausgehen. Und da ist es genauso, wenn wir jetzt die Tierzucht sehen, da wird natürlich ganz genau selektiert. Und der Tierzüchter kann das machen, was ein Mensch nicht oder ein Staat nicht machen kann. Der Tierzüchter kann sagen, so, ich mische jetzt mal hier zwei, meist werden nicht Rassen gemischt, sondern nur zwei Linien einer Rasse. Und dann gucke ich mir das an und von den 10 Nachkommen, da werden 9 gleich einen Kopf kürzer gemacht und eins nehme ich zur Nachzucht weiter. So, ja, bei Menschen geht das nicht. Da kann ich nicht sagen, wir lassen jetzt durcheinander mischen und also von 9 Kindern werden, von 10 Kindern werden 9 kastriert und das 10. das darf sich dann also fortpflanzen, weil das dann also so ein Zertifikat, ein Zeugungszertifikat bekommt. Das ist natürlich Wahnsinn, kann man bei Menschen nicht machen. Das bedeutet, bei Menschen bleiben auch die Mischlinge am Leben, anders als bei der Tierzucht, die eben negative Eigenschaften haben, schlechtere Eigenarten als ihre Elternrassen haben. Und da ist es so, dass wir eben mal von der Theorie ausgehen. Wo sind Rassen entstanden? Sie sind in verschiedenen Lebensräumen entstanden. Dass wir hier eine helle Haut haben und helle Augenfarben haben im Regelfall und helle Haarfarben haben, hat also was zu tun damit, dass die Sonne hier, ich will also hier nichts beschwören, aber dass die Sonne hier relativ wenig scheint. Wir haben also sehr viel, wir sind rausgezüchtet worden in einem kalten, nebligen, regenreichen Klima mit wenig Sonneneinstrahlung. Die Sonne produziert Vitamin D und Vitamin D ist wiederum gut, um Rachitis zu verhindern. Wenn man allerdings zu viel davon bekommt, dann verbrennt man sich die Haut und dann ist es also auch wiederum negativ. Das heißt also, da muss abgefiltert werden durch eine dunkle Hautschicht, durch eine dunkle Hautfarbe, durch Melanin in der Haut, sodass dann also nicht zu viel dieser Sonneneinstrahlung vom Körper aufgenommen wird. Und deswegen hat die Hautfarbe etwas damit zu tun, in welchen Landstrichen eine Rasse entstanden ist. In sehr sonnenreichen Landstrichen also eine dunkle Hautfarbe, in sehr sonnenarmen Landstrichen eine helle Hautfarbe. Und helle Haut bedeutet Pigmentmangel der Haut und Pigmentmangel der Haare bedeutet blonde Haare und Pigmentmangel der Augen bedeutet blaue Augen. Und dadurch ist über die helle Haut das helle Haar und die hellen Augen mitselektiert worden. So sieht das also aus, das heißt ein Anpassungsmerkmal in diesem Bereich. Und man kann das nun schön finden oder nicht schön finden, es ist aber in diesem Bereich ein Anpassungsmerkmal, was die Bevölkerung hier zu besseren Überlebenschancen macht. Ein Drittel der Türkenkinder würden hier rachitisch werden, wenn die nicht entsprechend mit Vitamin D-Gaben versorgt würden. Die würden also, wenn wir hier in einem Urzustand leben, also ausgemerzt werden, auf gut Deutsch gesagt, würden rachitisch werden. Und das zeigt eben, jede Rasse ist für sich gut. Während hingegen wiederum die Weißen in den warmen Klimaten auch nicht angepasst sind. Australier, die Weißen Australier haben einen sehr großen Anteil von Hautkrebs. Und zwar jetzt schon vor dem Ozon noch. Ganz einfach deswegen, weil sie diesem sonnenreichen Klima nicht angepasst sind. In Südafrika ist genau dasselbe. Das heißt, wir können nicht sagen, eine Rasse ist von der Klimaanpassung hier für alle Landstriche geeignet, sondern wir müssen uns den Landstrich ansehen. Wir müssen sagen, da ist eine Rasse besonders geeignet, da ist nicht geeignet. Das ist Idiotenkram, einen Neger beispielsweise nach Norwegen zu setzen. Von den klimatischen Verhältnissen her. Wenn er da einkreuzen würde und es würde keine medizinischen Sachen geben, würde sein Gengut würde dann also auch nach 10 oder 15 Generationen rausgemerzt sein. Kant hat das schon erkannt. Kant hat gesagt, so viel ist wohl mit Wahrscheinlichkeit zu urteilen, dass die Vermischung der Stämme, welche nach und nach die Charaktere auslöscht, dem Menschengeschlecht alles vorgeblichen Philanthropismus ungeachtet nicht zuträglich sei. Und der dänische Professor Tarek Kemp sagte, wenn die Rassen, wie angenommen werden kann, sich durch Selektion veredelt haben und deshalb eine besonders harmonische und gut ausgewogene Konstitution haben, kann vermutet werden, dass Rassenmischungen in gewissen Fällen zur Erzeugung weniger harmonischer und ausgewogener Typen führen. Jede Rasse also harmonisch einem Lebensbereich angepasst und wenn sie jetzt vermischt werden, werden sie zerschlagen. Und da gibt es eine Untersuchung, da hat man Negermischlinge in Deutschland untersucht, die also nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind und hat gesagt, ja, also die sind relativ gut angepasst, die sind gesund und da haben wir keine Krankheiten und. Das widerlegt diese bösen Rassisten, die da immer sagen, also hier Rassenmischung ist gefährlich. Nur da muss man eben ein weiteres bedenken, die erste und die folgende Generation. Die erste Generation wird in der Tierzucht oft verwandt, um also kräftigere, gesündere Rassen als die Ausgangsrassen zu haben. Die Briten haben das also auf den Schlachtruf gebracht, cross and kill. Das bedeutet, die erste Generation ist oftmals, nicht immer, aber in manchen Fällen ist sie besser als die beiden Ausgangsrassen, aber die folgenden Generationen sind schlechter als die Ausgangsrassen. So, weil dann also ein totales Durchmischen kommt, im ersten Fall setzt sich also gerade das Dominante durch und hinterher findet ein totales Durchmändeln statt, sodass diese F2-Generation eine absolut negative Entwicklung macht. Und das ist auf verschiedenen Inseln festgestellt worden. Das hat also Stockhardt bei Untersuchungen festgestellt. Das sind also diese F2-Generationen, die Folgegenerationen sind dann schlechter als die Ausgangsrassen. Und da ist es eben auch so, dass man bei Menschen nicht sagen kann, naja gut, wir nehmen nur die erste Generation, wir haben so zwei reine Bevölkerung und ein Teil wird dann gemischt und so, die dürfen sich dann aber nicht fortpflanzen, das wird also verhindert. Das wäre ja nur in einer eugenischen Diktatur denkbar, die es nie geben wird. Das bedeutet also, wir haben, wenn wir jetzt von dem Luxurieren der Bastarde sprechen, Begriff, der also früher bekannt war, oder Hybrid Vicar, sagt man im Englischen, berücksichtigen wir nicht, dass es nur für die erste Generation gilt, nicht für die Folgegeneration. Aber auch das ist ein Argument, das so in der Diskussion immer wieder aufkommt. Da wird dann immer wieder gesagt, in der Tierzucht wird das auch bestens angewandt, nun eben nur zur Erzielung einer schnelleren Schlachtreife. Wir wollen die Menschen ja nicht schlachten. Neben diesen körperlichen Auswirkungen ist es so, dass es dann auch Krankheiten gibt. Man kann einmal so anatomische Unangepasstheiten bei Mischlingen feststellen. Bei Hundeexperimenten haben wir es rausgestellt. Da kommt dann beispielsweise der Oberkiefer von der einen Rasse, der Unterkiefer von der anderen Rasse und da passen die Gebisse nicht zusammen. Ich bin mal davon überzeugt, dass also, weil ja auch wir Deutschen relativ gemischt sind, allerdings relativ eng gemischt sind, dass also auch da einiges der Probleme, die wir mit unseren Zähnen haben und damit, dass also manchen Leuten Zähne gezogen werden müssen, weil sie also zu eng stehen und anderen Leuten, die muss also, da muss der Zwischenraum eigentlich gefüllt werden zwischen den zu kleinen Zähnen, dass das also mit solchen Rassenmischungsdingen zusammenhängt. Wenn man jetzt die Großrassen sieht oder Rassen aus einem ganz anderen Lebenskreis, dann hat das natürlich noch viel stärkere Auswirkungen. Bei den Tieren hat man auch festgestellt, dass, das hat also ein Professor aus Gießen festgestellt, dass auch verschiedene Krankheiten verstärkt sind. Er hat also eine Rassenmischung bei Fischen gemacht und hat festgestellt, dass die eine erhöhte Krebshäufigkeit haben, und zwar eine sehr viel erhöhte Krebshäufigkeit. Wobei es da verschiedene Theorien gibt, woran das liegt möglicherweise an einer gewissen Erbsprungratenerhöhung und ähnlichen Dingen, auch würde zu weit führen, das hier auszuführen. Aber der Faktor besteht, das heißt also, die Erhöhung der Krebskrankheiten wurde festgestellt. Er hat nur die Frage gestellt, ob das steile Ansteigen des Krebses bei Menschen nicht vielleicht auch auf Rassenmischung, auf zunehmende Rassenmischung zurückgeführt werden könnte, das Isolate aufbrechen. Es hat ein Riesengeschrei natürlich gegeben, Sie können sich das vorstellen, also ein absolutes Unding, nun zu sagen, dass etwas wie Krebs also durch Rassenmischung begünstigt oder verstärkt werden könnte, das kann man natürlich nicht sein. Eine erhöhte Kindersterblichkeit gibt es und durch die erhöhte Kindersterblichkeit, weil die Geschlechter dann also auch unterschiedlich vertreten sind, gibt es dann also auch unterschiedliche Raten zwischen den Geschlechtern. Man hat das in New York untersucht, wenn beide Elternteile aus dem gleichen europäischen Land kamen, kamen 104 Jungen auf 100 Mädchen. Wenn sie aus verschiedenen europäischen Ländern kamen, kamen 104